Am Freitag war die Bayer-Welt oberflächlich zumindest noch halbwegs in Ordnung. Vor der Abstimmung zu seiner Entlastung sagte Bayer-Chef Werner Baumann: So übertrieben die Kursreaktionen sind, so verständlich ist auf der anderen Seite die Verunsicherung. Mit den Kursreaktionen meinte Baumann die Tatsache, dass Bayer-Aktien nach der Monsanto-Übernahme im vergangenen Jahr um rund 40% in den Keller gerauscht sind. Die Verunsicherung seiner Aktionäre sollte er zu spüren bekommen, als die ihm am Abend dann das Misstrauen aussprachen. Wenn der Vorstand wie bei Bayer nicht entlastet wird, ist das wie eine Abmahnung, sagt der Aktienstratege der Baader Bank Robert Halver. Am Wochenende hat der Aufsichtsrat nach einer Krisensitzung Baumann den Rücken gestärkt. Trotz der schallenden Ohrfeige der Aktionäre stehe man geschlossen hinter dem Vorstand. Ob das auch in Zukunft so sein wird, daran hegt Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management seine Zweifel. Er sagte am Freitag vor der Abstimmung mit Blick auf einen möglichen Vertrauensentzug: Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Aufsichtsrat einen Vorstand nicht entlässt, der von der Hauptversammlung nicht entlastet wurde. Also ich glaube, das folgt dann automatisch. Also entweder tritt man zurück, weil man kein Vertrauen mehr hat von der Mehrheit, oder aber man muss in Kauf nehmen, dass der Aufsichtsrat einen ablöst. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein schwerer Karriereknick. Von dem aber ist heute noch nichts zu sehen. Großaktionär Union Investment etwa wirbt dafür, dem Bayer-Management noch eine zweite Chance zu geben. Auch die Fondtochter der Sparkassen Deka hält einen Wechsel in der Führungsriege zum jetzigen Zeitpunkt für falsch. Denn niemand könne wollen, dass neben all dem Chaos auch noch das Tagesgeschäft bei Bayer brach liege. Beide hatten aber angekündigt, den Bayer-Vorstand nicht entlasten zu wollen. Mit Chaos sind Schadensersatzklagen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat gemeint, die Bayer sich mit Monsanto eingekauft hat. Zwei Urteile hat es bereits gegeben. Bayer wurde jeweils zur Zahlung von rund 80 Millionen Dollar verdonnert. Der Konzern hat gegen ein Urteil bereits Berufung eingelegt und will auch das zweite anfechten. Inzwischen ist die Zahl der Schadensersatzklagen in den USA auf 13.400 angestiegen. In ihnen geht es um die Frage, ob Glyphosat für die Krebsleiden der Klägerinnen und Kläger verantwortlich ist. Sollten weitere Urteile gegen Bayer kommen, drohen Zahlungen in Milliardenhöhe. Diese Aussicht vor allem hat den Börsenwert von Bayer in den vergangenen Monaten eingedampft und den Konzern möglicherweise nun selbst auf die Größe eines Übernahmekandidaten schrumpfen lassen.